ein weißer Traum. Brüderlein, komm, halte dich fest und schüttel mir das Laub vom Baum. Rutsch jetzt nicht an mich heran.